Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! So, liebe Zuschauer, sehr geehrte Damen und Herren, wir werden jetzt in Kürze beginnen mit einem Talk. Und dafür haben wir heute erstmal, bevor der Revue-Talk startet, haben wir jetzt noch einen Warmmacher davor. Und zwar freuen wir uns, dass wir heute Nathan mit uns haben. Er ist von dem Projekt Agora Hamburg. Nathans Projekt ist ein sehr spannendes Projekt. Also Nathan lädt dazu ein auf eine öffentliche Gesprächsplattform, die wird auch live oder die wird aufgenommen und wird später dann auch über seinem YouTube-Kanal dann auch ausgestrahlt. Und da haben Bürger die Möglichkeit, ein Thema festzulegen und dann miteinander einfach ins Gespräch zu kommen. Also ein sehr, sehr schönes Dialogformat. Und wir werden heute in diesem Format mit zwei Imamen und auch Nathan mit dabei haben. Oder nur ein Imam und ein Oder so, und ja, und ein Imam und ein Konvertit, gerne. Ticke. Und ich würde sonst sagen, weil die Zeit knapp ist, wir werden um 18 Uhr dann den Revue-Talk haben. Sie, liebe Gäste haben und Zuschauer, Sie haben die Möglichkeit, auf den Bänken Platz zu nehmen und auch diesem Gespräch beizuwohnen. Ab 18 Uhr gibt es ein Gespräch, wo Sie auch interaktiv teilnehmen können. Sie können Fragen stellen. Das Thema, was wir ab 18 Uhr haben werden, ist, was schulden wir Deutschland? Pflichten muslimischer Einwanderer. Auch ein Thema, wo einige rechte Parteien auch mit Politik getrieben haben, dass Muslime sich nicht einbringen und was lehrt der Islam in dieser Hinsicht? Auch sehr spannend. Ich gebe das Gespräch jetzt erstmal über als Mikro an Nathan und du moderierst, ja? Die Bühne gehört dir. Dieser Mikros tauschen, wo du gesagt hast. Genau. Ja. Ja, alles klar. Ja, herzlich willkommen, aber auch herzlichen Dank für die Einladung. Genau, das, über mein Projekt wurde schon einiges erzählt. Ich saß oder stand bis eben gerade noch da hinten in der Fußgängerzone. Da wurde ich spontan eingeladen, hier zu sein und teilzunehmen. Wir wissen, also das ist alles sehr spontan. Wir wissen nicht genau, worauf wir uns einlassen, aber das ist genau der Spirit meines Projekts. Spontane Diskussion, konstruktive Diskussion, hoffentlich, und Austausch. Genau, vielleicht ein ganz bisschen was zu meinem Hintergrund, bevor ihr was zu eurem Hintergrund sagt. Der Vollständigkeit halber, ich bin gerade dabei, meine Promotion in Philosophie fertigzustellen. Das ist sozusagen der Hintergrund. Ich wollte nur einmal betonen, ich bin kein Religionsphilosoph, das heißt, ich bin kein Experte für Religion. Wir werden heute trotzdem über Religion sprechen. Ich erwartet also keine Bibel- oder Koran-Zitate aus dem Stegreif von mir. Das werde ich nicht leisten können. Ich bringe eine grundsätzlich, ich würde schon sagen, religionskritische Perspektive mit, aber eher auf Grundlage ja, grundlegendere Überlegungen, sag ich mal. Genau, ich hoffe aber trotzdem, dass das Ganze hier eine schöne und konstruktive Diskussion wird. Darauf bin ich eigentlich immer aus, wenn ich Diskussionen führe. Vielleicht. Oh ja. Vielen Dank. Also ich schließe mich da auf jeden Fall an. Ne? Ich bin zwar jetzt geschulter Imam und Theologe, aber ich habe auch jetzt nicht vor, mit Versen um mich herum zu werfen, sondern ich denke, dass wirklich Teil oder was diese Diskussion auch ausmacht, ist, dass wir ganz normal auf einer rein menschlichen und logischen und rationalen Art und Weise schön nachvollziehbar miteinander diskutieren und versuchen, uns auch gegenseitig zu verstehen. Ja. Und mein Name ist Hamad. Ich bin Anfang 40 und den größeren Teil meines Lebens Muslim und freue mich auch auf das Gespräch. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Das Thema ist Religion, das ist ziemlich nebulös vielleicht. Vielleicht in alter philosophischer Manier sollten wir vielleicht einmal ganz kurz drüber sprechen, was wir überhaupt meinen, wenn wir Religion sagen, ohne uns da drin zu verlaufen, damit wir auch noch zu inhaltlich brisanteren oder ergiebigeren Aspekten kommen können. Wollt ihr anfangen, was für euch Religion ist? Soll ich anfangen? Das ist ganz. Ja, also ich stelle mir unter Religion vor eine Form der Lehre, ne? Eine so eine Art Anleitung, ne? Ganz einfach und runtergebrochen gesagt, die für den Menschen im Grunde bestimmt ist, an Dinge, an die er sich halten muss oder Dinge, die er machen soll und damit er dadurch einen höheren Zweck näher kommt. Ne? Also etwas, Religion hat für mich auch was mit Spirituellem zu tun, Dinge, die vielleicht nicht sofort erklärbar sind, etwas mit der Metaphysik zu tun haben und letztendlich mit dem Konstrukt oder mit dem Konzept einer höheren Existenz, die über alles richtet und die omnipotent ist und alles sieht und machen kann und den Mensch mit einem gewissen Sinn und Zweck erschaffen hat. Also das darunter stelle ich, also das verbinde ich persönlich mit Religion, genau. Ja, oder ich kann, soll ich noch was? Wir haben ja ein Spektrum. Ja, da gehe ich mit. Ich würde es vielleicht noch ergänzen. Schon sehr konkret. Also ich meine, du hast über den höheren Zweck gesprochen. Also für mich schon sehr konkret geht es darum, Religion. Ich glaube, das ist auch so die Bedeutung. So der Weg zu einer Quelle ist also tatsächlich wohl irgendwie die Bedeutung von Religere. Und die Quelle, um welche Quelle handelt es sich? Also die Quelle allen Seins, aller Dinge, das ist Gott aus meiner religiösen Perspektive. Also Religion ist für mich schon genau, wie kann ich die Rechte Gottes erfüllen und wie kann ich die Rechte meiner Mitmenschen erfüllen. Also ganz konkret Religion. Und ich würde da vielleicht noch eine kleine Unterscheidung machen zu Weltanschauung. Also Religion ist eine Weltanschauung, und jemand kann zwar ohne Religion sein, aber nicht ohne Weltanschauung. Also jeder hat eine Weltanschauung und als religiöser Mensch hat man sich aktiv dafür entschieden, eben einer bestimmten Weltanschauung, einer bestimmten Richtung, einer bestimmten Religion zu folgen. Ja, sehr schön. Ich glaube, ich kann bei vielem, was jetzt gesagt wurde, eigentlich einfach direkt mitgehen. Ich würde vielleicht nur hinzufügen, wenn wir schon bei Unterscheidungen sind, also ich würde auch sagen, Religion hat natürlich viel mit Spiritualität zu tun. Ich würde aber, also so wie ich den Religionsbegriff verwende zumindest, würde ich ihn eben von Spiritualität unterscheiden, im Sinne von Religion ist mehr oder etwas anderes oder wie auch immer als Spiritualität. Und zwar fast gleich würde ich sagen, also für mich ist Religion zumindest im Kern, also ein zentrales Merkmal von Religion ist für mich das Glaubensbekenntnis zu eben einem bestimmten Wertekatalog, kann man vielleicht am ehesten sagen, oder eben auch einer Weltanschauung, auch einer metaphysischen Weltanschauung, der aber eben aus einer Quelle irgendeiner Art stammt, und in den Buchreligionen ist das eben meistens eine religiöse Schrift, in der sozusagen dieser Wertekatalog festgehalten ist, und die eigentliche Quelle für diesen Inhalt wird dann aber eben verortet in einer höheren, ich würde sagen, in einer höheren Autorität. Es gibt ein höheres, mächtigeres, allmächtiges Wesen, was sozusagen diesen Wertekatalog erdacht hat oder uns übertragen hat, übergeben hat. Und der Anspruch oder die Aussage, der Kernaussage einer Religion ist letztendlich, es gibt diesen Wertekatalog, das ist der richtige Wertekatalog, was auch immer das dann im Detail heißt. Und wie unsere Rolle als Menschen ist letztendlich, den für uns sozusagen zu verstehen, zu verinnerlichen und auszuleben. Und da kann ich eigentlich direkt sozusagen übergehen zu meiner Religionskritik, genau, weil, also, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, aus meiner Sicht, ich bin nicht religiös erzogen worden, so, und aus meiner Sicht ist sozusagen das Zurückgehen oder Verschwinden des Christentums und der Religion in unserer Gesellschaft, habe ich persönlich als positive Entwicklung gesehen, weil ich, ja, letztendlich Religion an sich in dem Sinne für kritikwürdig halte. Ich glaube, dieser Grundsatz einer Religion, den wir jetzt so für uns zumindest beschrieben haben, ich sehe den zumindest mal in Spannung, wenn ich in direkten Konflikt stehen mit, ich sag mal, dem Grundgedanken einer freien demokratischen Gesellschaft, würde ich behaupten. Nicht im Sinne von Religion möchte den Staat abschaffen oder so, sondern ich meine halt einfach nur, ich glaube, Demokratie verortet Autorität im Individuum. So, Demokratie ist, wir kommen als Leute zusammen und legen für uns fest, nach welchen Regeln wir leben wollen. Und Religion, zu dem Ausmaß, zu dem sie eben das gesellschaftliche Leben regelt, gibt eben sozusagen einen externen Wertekatalog vor, mit einem Autoritätsanspruch dahinter. Das ist erstmal vielleicht das Spannungsverhältnis, was ich sehe. Da können wir gerne einsteigen an der Stelle. Ja, ich würde mal gleich, was mir als erstes dazu in den Kopf kommt. Ich verstehe, glaube ich, dein Problem sozusagen, also diese Gefahr, ja. Und ich finde auch, man kann diese Gefahr auch gar nicht abstreiten, aber ich glaube, diese Gefahr kommt nicht aus der Religion selbst, sondern aus dem, wie Religion oft genutzt wird, vielleicht sogar, sollte ich eher sagen, missbraucht wird. Aber ich möchte auch gleich mal inhaltlich vielleicht widersprechen, und zwar dass die Demokratie würde davon leben, dass wir diesen Werterahmen, den die Religion uns gegeben hat, zu einem gewissen Grad überwunden haben. Dem würde ich widersprechen, wenn ich das so richtig rausdestilliert habe. Und zwar, ich meine sogar die Demokratie, die Basis, die Idee der Demokratie ist aus meiner Sicht eine extrem religiöse basierte Idee, weil wir von einer Gleichheit der verschiedenen Menschen ausgehen. Und dieser Anspruch, dass die Menschen gleich sind, der leitet sich direkt, und das ist auch, denke ich, in der europäischen Philosophie ein Konsens, leitet sich eigentlich direkt daraus ab, dass jeder Mensch sein Sein, seinen Wert nicht durch die Leistung, nicht durch die Herkunft, nicht durch das Geschlecht oder so irgendetwas definiert, sondern den hat jeder intrinsisch. Und ich als religiöser Mensch muss da ganz klar sagen, sehe ich ganz genauso, aber ich kann das nur begründen, wenn ein höheres Wesen, das mich erschaffen hat, mir diesen Wert auch gegeben hat und genauso dir gegeben hat und allen anderen gegeben hat. Also die Gleichheit der Menschen ist eigentlich eine zutiefst religiöse Idee. Und wenn wir uns sozusagen, ich würde jetzt auch die Gegenargumentation aufmachen, wenn wir uns von Religion entfernen, öffnen wir Tür und Tor für jene, die Unterschiede machen wollen im Wert der Menschen, ja, die sagen wollen, okay, diese Menschen darf man irgendwie verurteilen, bombardieren, töten, alles Mögliche, oder auch einfach nur ausnutzen, sozial, gesellschaftlich, wirtschaftlich und so weiter. Und das erstmal dazu. Danke. Ja, auf jeden Fall, ich finde, er hat es super ausformuliert und ich gebe dem auch ganzen Recht. Ein kleiner Punkt, den ich vielleicht zusätzlich noch ansprechen würde, ist tatsächlich, dass die Behauptung oder beziehungsweise das, was Sie vorhin gesagt haben, dass durch den Rückgang oder den Zerfall des Christentums mit der Zeit, ne? Weil mittlerweile sind die Kirchen auch nicht mehr so stark besucht und die Menschen interessieren sich nicht mehr für Religion, dass das eine Besserung in der Gesellschaft herbeigeführt hat, ist tatsächlich meines Erachtens nach ein Resultat dafür, dass, weil Religion mittlerweile, Religion ist ja ein Konzept, es soll den Menschen irgendwo weiterbringen, ne? Von seine momentane Lage in eine bessere Situation bringen. Und wenn Religion irgendwo nicht mehr diesen Sinn erfüllt, dann hat diese Religion nicht mehr das Recht, als eine richtige Religion zu gelten, weil im Grunde, zumindest aus meiner Perspektive, wenn wir davon ausgehen, dass Religion von einer höheren Existenz geschickt wird und diese höhere Existenz hat ein gewisses Ziel für den Menschen erdacht und um letztendlich dieses Ziel zu erreichen, dafür die Religion da ist, aber diese Religion dann nicht mehr wirklich dabei hilft, dieses Ziel zu erreichen, dann bedeutet es, dass die Religion nicht mehr praktikabel ist und auch nicht mehr vielleicht zeitgemäß oder vielleicht auch in der Hinsicht aus seiner ursprünglichen Form eigentlich vielleicht sogar gar nicht mehr so gegeben, wie es eigentlich sein sollte, weil wenn wir den Ursprung einer jeglichen Religion betrachten, dass sie im Ursprung ja gewisse Werte vermittelt hat und diese auch gelehrt hat. Und solange sich Menschen an diese Werte gehalten haben, war diese Religion profitabel und praktikabel für die. Und sobald sie anfingen, sich von diesen Werten loszulösen, weil sie anfingen, diese Religion entweder zu instrumentalisieren oder sie fingen an, diese Religion nicht mehr als zeitgemäß anzusehen, weil sie sich letztendlich von links und rechts faszinieren lassen haben und gemerkt haben, okay, diese Religion entspricht nicht mehr unseren inneren Bedürfnissen. Erst dann kam es dazu, dass dann wirklich Religion nur noch oberflächlich praktiziert wurde und Religion dann wirklich nicht mehr den Menschen auch so weitergebracht hat, wie sie es eben sollte. Und das sehen wir vielleicht auch in der Geschichte der Religionen. Das ist, wir sehen, es gibt ja nicht nur eine Religion. Ne? Es gibt ja nicht eine Religion, die irgendwie vor 6.000, 7.000 Jahren gegeben wurde, sondern es gab immer wieder Religion. Das bedeutet, dass Religion auch mit der Evolution des Menschen einen Wandel erfährt. Im Grunde könnte man davon ausgehen, dass Gott immer eine Art Update schickt, ne? Um eine zeitgemäße Lehre, um die Menschen in der jeweiligen Zeit entsprechend ihrer Bedürfnisse und Situationen in die richtige Bahn zu lenken. Ja, also viel von dem kann ich was abgewinnen. Ich glaube, an der Stelle würde ich, also in Bezug auf die Rolle, die Religion in unserer Gesellschaft spielt oder spielen kann, oder meine Perspektive dazu, würde ich vielleicht auf meine Unterscheidung zwischen Spiritualität und Religion zurückkommen. Ich glaube, also ich würde absolut mitgehen, dass Religion einen Wert für die Leute bereithält und bereitgehalten hat, weil, wenn sie praktiziert wurde, und dass sie sozusagen, dass sich auch im Wandel der Zeit neue Herausforderungen stellen und sich eine Religion oder Religionen im Plural da mitentwickeln. Ich hatte anfangs gesagt, was ich unter Religion verstehe. Mein Verständnis von Religion legt mir nur nahe, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo Religion an sich, also das, was für mich der Kern von Religion ist, nämlich das Glaubensbekenntnis zu einem bestimmten Wertekatalog, der in schriftlicher Form vorliegt, dass das sozusagen ein Konzept ist, was nicht mehr funktioniert. Ich sage nicht, dass dass Religion nicht etwas Wertvolles beinhaltet, und ich sage nicht, dass nichts Wertvolles wegfällt, wenn beispielsweise jetzt hier in Deutschland bis vor ein paar Jahren das Christentum verschwindet. Sage ich nicht, dass aber nichts Wertvolles wegfällt. Ich glaube nur, dass die Lücke, die dadurch entsteht, sich in einer freien demokratischen Gesellschaft oder, ich weiß nicht, ob das ausreicht als Definition, aber zumindest in der Kultur, die sich gebildet hat als Resultat des Umbruchs, als späte Folge der Aufklärung, wie auch immer man das verorten möchte. In diesem Umfeld ist, glaube ich, eine Religion, so wie ich sie verstehe, nicht mehr die richtige Art und Weise, das zu füllen. Der Grund, warum sie verschwindet, meiner Ansicht nach, ist genau das, dass sie eben nicht mehr dem Geist der Zeit gerecht wird. Aber ich glaube, sie lässt sich nicht durch eine, diese Lücke lässt sich nicht durch eine neue Religion füllen, sondern durch eine andere Form von Spiritualität, die eben nicht mehr ein Glaubensbekenntnis zu einem verschriftlichen Wertekatalog beinhaltet, sondern eben, ja, wie soll man das sagen, auf individuellem Nachforschen nach einem Sinn, nach dem Guten oder so etwas beruht, was zumindest so wie ich eben über Religion nachdenke, genau eben nicht mehr Religion ist, schon Spiritualität, schon das Suchen nach Werten, das Suchen nach Gut und Schlecht oder nach Prioritäten oder wie auch immer, aber eben nicht mehr das, was für mich den Kern der Religion darstellt, in meinem Verständnis. Ja, da sollte man auf jeden Fall als gläubiger Mensch darüber nachdenken, über deine Worte. Und wenn ich das jemand so versuche, ja, dann fallen mir vielleicht zwei Sachen auf. Weil dein Urteil kommt ja auch aus einer Erfahrung heraus, dass gewisse Werte, die eben in diesem Wertekatalog festgeschrieben sind, dass sie sich irgendwie überholt haben. Ja, vielleicht wäre ich da direkt. Also das wäre eine Sache, aber ich glaube, der Kern des Problems oder der Herausforderung besteht nicht darin, dass die Werte an sich überholt wurden, sondern dass der Geltungsanspruch und die Begründung des Geltungsanspruchs überholt sind. Also selbst wenn die Werte selber könnte man vielleicht irgendwie uminterpretieren oder umschreiben oder so etwas, aber ich glaube, was da immer mitschwingt, ist, es gibt diesen Wertekatalog und der ist durch eine Autorität vorgegeben und wir können das herausfinden und für uns ausbuchstabieren, aber trotzdem ist das der Fall. Und ich glaube, die Art und Weise, wie wir jetzt über uns in der Welt nachdenken sozusagen, im Rahmen dieser Demokratie, also Demokratie ist ein Teil davon, aber es geht auch um das wissenschaftliche Weltbild und so weiter. Es geht einfach nur darum, wir sind immer mehr darauf ausgerichtet, wir wollen die Dinge verstehen und hergeleitet haben und für uns selber festlegen oder zumindest aus eigenem Verständnis, aus eigener Erkenntnis sozusagen generieren und daraus erschaffen. Und Religion gibt eben diesen Wertekatalog vor. Ja, ja, genau, okay. Also der Geltungsanspruch ist das Problem. Ja. Also ich versuche das ja, wie gesagt, weil ich bin eben Muslim hier in Deutschland in einer demokratischen, freien Gesellschaft und sehe da auch überhaupt gar keinen Widerspruch, ganz im Gegenteil, sondern ich sehe es sogar, also in so einer Gesellschaft als Muslim zu sein, ist sogar ein Riesenvorteil und ist sogar eigentlich kernislamisch, weil ich finde, dass dieser Wettstreit der Ideen, den du angesprochen hast, beispielsweise, das ist ein Wert, den wir von Islam gelernt haben. Deswegen war auch vorhin mein Gedanke, ja, man muss vielleicht tatsächlich über diese Wertevorstellungen sprechen, ja. Und das finde ich auch tatsächlich notwendig, ja. Weil sich immer in den verschiedenen Weltanschauungsformen, also auch in den verschiedenen Religionen, gibt es immer so Glaubenssätze, die irgendwann gar nicht mehr angetastet werden, obwohl sie gar nichts mit dem Ursprung zu tun haben, also obwohl sie gar nicht aus dem ursprünglichen Wertekatalog stammen, ja, also dass Jesus, Friede sei auf ihm, hat das gar nie gelehrt, ja, oder genauso der Prophet Mohammed, Friede sei auf ihm, hat das nicht gelehrt, obwohl die Muslime das heute so tun und die Christen heute so tun. Also deswegen finde ich, das ist ein ganz wichtiger Prozess eigentlich, um die Religion, so wie du auch vorhin beschrieben hast, um die Religion am Laufen, lebendig zu halten und auch ihre Funktion zu erhalten, dass man immer auch über diese Werte sich austauscht und diskutiert und dass da so ein Rahmen da ist. Aber trotzdem auf der anderen Seite glaube ich eben schon auch an so einen Rahmen, der von einem, genau, von diesem allmächtigen Wesen, was wir Gott nennen, gegeben wurde, in dem wir uns bewegen sollten. Und da ist eben, ja, eine Sache auf jeden Fall, dass jeder Mensch, was ich vorhin schon erwähnt hatte, seinen Wert von Gott bekommen hat und dieser Wert eben nicht aus einer Leistung, aus einer Abstammung oder sonst irgendwas abgeleitet wird. Als ein Beispiel, wie ich auch finde, dass es eben die Grundlage unserer Gesellschaft ist und auch sogar die Grundlage für so einen Austausch. Weil wenn ich den anderen, und das ist auch ein Vorwurf, den man dem Islam oft macht jetzt zum Beispiel oder den Muslimen macht, ja, ihr haltet uns ja alle für Ungläubige, also warum sozusagen wollt ihr mit uns diskutieren? Aber wenn man genauer in den Koran reinschaut, dann ist das nicht so schwarz-weiß abbildbar, ja. Und wird sich eigentlich ein Gläubiger wird sich immer davor zurückhalten, über den anderen ein Glaubensurteil zu fällen, weil er gar nicht in sein Herz reinschauen kann. Natürlich, wenn er irgendeine bestimmte Sache äußert, dann kann man sagen, ja gut, das ist aber gegen das oder gegen das und das ist, fällt vielleicht unter den Bereich des Unglaubens oder sowas, ja. Also jetzt als aus muslimischer Perspektive, wenn man sagt, okay, es gibt ganz viele Götter, ja, das wäre eine Form von Unglauben und wenn das jemand wirklich glaubt, dann ist er von mir aus ein Ungläubiger. Mhm. Aber halt dieses Schwarz-Weiß ist gar nicht da und ja, man muss eigentlich in ja, viel mehr, so wie wir es auch jetzt eigentlich hier machen, ja, finde ich auch genau das, was uns eigentlich auch der Prophet Mohammed, Frieden und Segen sei auf ihm, gelehrt hat, dass wir mit anderen einfach uns austauschen sollen, ja, über unsere Ideen, über ihre Ideen und am Ende die beste Idee möge hervorscheinen, ja. Ja, also nur einmal, um das klarzustellen, also ich hoffe, das ist deutlich geworden, ich bin nicht der Meinung, dass alle religiösen Leute Demokratiefeinde sind oder irgendwas in die Richtung, ne? Mir ging es um ein grundsätzliches Spannungsverhältnis zwischen dem Grundgedanken oder der Grundprämisse von Religion und der Grundprämisse für mich zumindest. Ich weiß nicht, ob es Demokratie der richtige Begriff ist oder Aufklärung oder irgendwas in die Richtung. Vielleicht um dem ein bisschen auf den Zahn zu fühlen oder vielleicht um auf dieses Problem hinzuweisen, hinzusteuern. Ich meine, letztendlich aus religiöser Perspektive, wie du schon gesagt hast, spielt viel Interpretation und so weiter auch eine Rolle. Und es ist ja auch, ich glaube, eine wissenschaftliche Disziplin an sich, das richtig zu interpretieren oder besser zu interpretieren. Aber es scheint mir, irgendwo muss es doch irgendein Grundsatz geben, weil auf irgendeiner Grundlage sagt man ja, ich bin Moslem, ich bin Christ oder so etwas, zu irgendwas bekennt man sich da ja. Und diese Grundlage, also wenn man auf der Ebene aktiv ist, dann gibt es doch irgendwo so einen harten Kern, wo man sagen kann, angenommen, wir sind eine demokratische Gesellschaft und wir machen eine Abstimmung zu einem Gesetz und der Gesetzesinhalt steht einfach in direktem Konflikt zu dieser Grundlage. Ich lasse es jetzt extra vage, weil wir wissen nicht, also ich weiß nicht, was die Grundlage genau ist und was es abdecken würde, aber angenommen, das wäre der Fall, dann kann man doch aus religiöser Sicht, dann kann die Mehrheit ja sozusagen nicht recht haben, oder? Also das kann einfach nicht der Fall sein. Aus religiöser Perspektive muss diese Entscheidung falsch sein, oder nicht? Also ich glaube, der Punkt, der hier vielleicht missverstanden wird, also es ist ja in Ordnung, ne, wenn auf einer demokratischen Art und Weise ein Gesetz erlassen wird. Ne? Eine große Menschenmenge einigt sich auf irgendeine Sache und die wird gelten. Ne? Aber wir haben das schon immer in der Vergangenheit oder in der Geschichte der Demokratien gesehen, dass es Gesetze gibt, die auch erneuert werden müssen. Es gibt Gesetze, die werden erlassen und dann merkt man, oh, das ist ja doch gar nicht so gut, ne? Kommt nicht so gut an oder funktioniert nicht so gut, müssen wir doch umändern. Sprich, der Mensch erlässt so ein Gesetz oder eine Gruppe von Menschen einigt sich auf etwas, weil sie etwas als gut erachten. Aber erst wenn es in der Praxis umgesetzt wird, erkennt man, okay, das ist nicht mehr so gut. Der Punkt ist dann wiederum, dass bei der Religion das genau andersherum funktioniert. Also in der Religion ist es eher so gedacht, dass man sagt, okay, das ist ein Gesetz, und wenn man davon ausgeht, dass dieses Gesetz von einer höheren Existenz geschaffen wurde oder für den Menschen festgelegt wurde, eine Existenz, die fehlerfrei ist, weil wir Menschen können ja Fehler machen. Und deswegen sehen wir, vor allem wir im Islam, sehen in allen Geboten irgendeine Weisheit dahinter. Diese Weisheit gilt es zu ersuchen und zu finden. Ne? Aber diese Weisheit, wenn wir jetzt sagen, okay, eine Gruppe von Menschen, die ja Fehler machen können, ne, stellt sich plötzlich gegen diese Wahrheit, dann haben wir auf der einen Seite eine Existenz, die fehlerfrei ist, ne, die etwas sagt, und auf der anderen Seite haben wir eine Gruppe von Menschen, die zwar anderer Meinung sind, aber nicht fehlerfrei sind. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn Gott ein Gebot erschafft, dann ist es Aufgabe des Menschen, dass er darin den Vorteil sucht. Und mit der Wissenschaft und auch mit der Aufklärung, wenn ich das so sagen darf, sehen wir, dass es so viele Dinge gibt, die vielleicht vor 100 Jahren noch, da haben selbst Ärzte vielleicht noch den Kopf gewunken und geschüttelt und gesagt, nee, das klappt gar nicht, wieso denn? Und dass all diese Dinge sind komplett im Grunde basislos, und eigentlich sagt die Wissenschaft das und das. Ne? Und heute, dort wo vor 100 Jahren noch zum Beispiel eine große Masse von Menschen gesagt hat, nee, das geht nicht, das ist falsch, heute sieht das Bild dann wieder komplett anders aus. Und vor allem im Islam erkennen wir immer wieder diesen Punkt, dass diese Dinge, die dann im Umkehrschluss oder nach einer gewissen Erneuerung wieder zur Erkenntnis kommen, dass sie komplett im Einklang dann mit diesen Geboten sind. Ein ganz banales Beispiel ist zum Beispiel Alkohol. Ne? Also in der heutigen Gesellschaft ist Alkohol gar nicht mehr wegzudenken. Also der Markt boomt, und Alkohol ist Bestandteil der meisten Menschen fast tagtäglich. Ne? Und wenn jetzt jemand sagen würde, ja, da ist eine Religion, ne, die von sich behauptet, okay, Alkohol ist falsch, Alkohol ist schlecht, sollen wir nicht trinken. Und dann werden dann zum Beispiel irgendwelche Statistiken aufgelegt und wissenschaftliche Experimente werden dann vorgezeigt, okay, Alkohol ist doch gar nicht so schlimm. Ne? Und dann stehen natürlich da gewisse Leute da, okay, unsere Religion sagt das, aber die Wissenschaft sagt das, was sollen wir jetzt machen? Ne? Und da ist es dann zumindest von den Muslimen, dass sie dann davon ausgehen, dass sie sagen, okay, da ist eine gewisse Weisheit, vielleicht wissen wir sie noch nicht, aber irgendwann wird es sich erschließen. Ne? Und da sehen wir, dass heute jetzt mittlerweile Ärzte zu dem Standpunkt gekommen sind, dass Alkohol selbst in der kleinsten Menge, in irgendeiner Menge, schlecht für den Menschen ist. Ne? Da sah es vor 100 Jahren noch ganz anders aus. Das bedeutet, manchmal denken wir, dass Religion nicht mehr zeitgemäß ist oder gewisse Strukturen sich ändern. Oder manchmal denken wir, weil immer wieder dieser Gedanke der Demokratie kam, dass Menschen denken, dass sie absolut sind oder dass ihre Gesetzesentwürfe absolut sind, dass diese Dinge gar nicht so absolut sind, weil der Mensch eben Fehler macht. Und da ist uns halt ein Hilfsmittel gegeben worden, ne, aus der Religion heraus, dass man diese Fehler eben nicht mehr macht, ne, oder dass man weniger Fehler macht auf dem Weg zum Ziel. Ja, ich versuche das gerade zu sortieren, was da alles. Also, mir scheint, nehmen wir das Beispiel Alkohol. Ja? Ich glaube, meine Kritik an Religion sozusagen lässt sich daran, glaube ich, ganz gut verdeutlichen. Also, ich gebe mal den groben Abriss. So, ist natürlich eine Skizze, ne, ist vereinfacht, aber so Religion, Islam beispielsweise, sagt, Alkohol ist schlecht, trink kein Alkohol. So, das war sozusagen der Konsens, oder was heißt Konsens? Das war als Teil des Gesetzestextes vorgegeben, und insofern der Islam eine Gesellschaft strukturiert hat, war das einfach die Regel, die gegolten hat. So, das konnte auch niemand abstimmen, umschreiben, lass mal lieber doch Alkohol trinken, erstmal. Das müsste halt unter Abstrichen im Einfluss des Islam passiert sein. Oder unter Abkehr des Islam zu diesem Commitment oder so etwas. So. Und dann passiert das meinetwegen so, und oder Leute kehren sich ab und entscheiden selber, was sie machen wollen und entscheiden, wir wollen jetzt aber Alkohol trinken. Sie verlieren sozusagen vielleicht den Kontakt zur Religion oder sonst was in die Richtung. Und der nächste Schritt ist dann, was du beschrieben hast, Leute machen Studien und so weiter. Und wenn Alkohol wirklich schlecht ist, ich meine, ich weiß nicht, wer hier denkt, dass Alkohol super ist. Ich kann für mich selber, also nur als... Ich bin nicht religiös erzogen. Ich habe in meinem Leben, ich war kein einziges Mal betrunken, tatsächlich. Ich habe nie Alkohol getrunken. Bei mir war aber der Grund nicht, dass das irgendjemand vorgegeben hat, sondern ich habe mir die Leute angeschaut, die besoffen sind und habe mir gedacht, das möchte ich gar nicht erleben und habe das dann einfach nicht angefangen. Das heißt, das ist aber eigentlich genau meine Kritik. Es geht nicht um den Inhalt. Ich würde niemals abstreiten, dass eine Religion viel wertvollen Inhalt beinhaltet, nur halt die Art und Weise, wie es transportiert wird, die halte ich für nicht mehr zeitgemäß. Ich persönlich hätte mir jemand, als ich 14 war, hätte mir irgendjemand, Teil einer religiösen Vereinigung oder nicht, gesagt, trink auf gar keinen Fall Alkohol, dann hätte ich vielleicht angefangen. Weiß ja nicht genau. So, also das ist einfach nur, das ist die Art, wie ich mich in der Gesellschaft wahrnehme, sozusagen. Und diese Transport, die Art und Weise, wie Werte sozusagen, welchen Werteanspruch, welchen Geltungsanspruch Werten beigemessen wird, das halte ich für den Aspekt, der überholt ist. Alkohol ist schlecht, aber ich glaube, wir sind als Menschheit an einem Punkt, wo wir das wieder selber rausfinden müssen. Ich glaube, es funktioniert nicht mehr einfach zu sagen, Alkohol ist schlecht, trink kein Alkohol. Weil das funktioniert nicht mehr, wenn man als Mensch den Anspruch und den Antrieb hat, die Welt verstehen zu wollen und für sich erkunden zu wollen. Dann wirkt so etwas oder es ist schnell ein Dogma und das hat die gegenteilige Auswirkung. Was wir brauchen, ist eben genau dieses Herausfinden, dieses Nachforschen. Und meiner Ansicht nach zumindest hat das definitiv Raum für eine spirituelle Dimension. Aber zumindest für mich persönlich sehe ich da dann immer keine Notwendigkeit, mich einem bestimmten Wertekatalog zu verschreiben, sondern ich bin ganz schnell an dem Punkt, hey, hier sind voll viele super Sachen drin. Ich finde ein paar Sachen aber auch nicht so überzeugend. Und dann lasse ich das einfach so stehen, anstatt Moslem oder Christ oder irgendwas zu werden, belasse ich es einfach dabei und hole mir jetzt vielleicht die Werte raus, die mir plausibel erscheinen und die anderen habe ich noch nicht verinnerlicht. Aber ich habe auch nicht vor, sie zu verinnerlichen. Ich arbeite nicht darauf hin, ein guter Moslem oder ein guter Christ zu werden. Vielleicht. Ja, ich glaube, jetzt habe ich den Causus Knaxus oder so gefunden. Und zwar, wir beschäftigen uns so, wie es die Gelehrten aller Jahrhunderte getan haben. Wir beschäftigen uns mit den Gesetzen und so weiter und so fort. Aber das ist gar nicht, warum Religion gekommen ist. Religion ist nicht gekommen, um Gesetze zu geben, sondern Religion ist gekommen, um eine Beziehung zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer zu ermöglichen. Das ist das eigentliche Ziel von Religion. Diese Gesetze sind Hilfsmittel. Ein bekannter, kennt man hier auch Rumi, ne? ein islamischer Mystiker, er hat mal gesagt, diese Gesetze, die Religion gegeben hat, sind eigentlich wie das Glas, um das Getränk, um das Wasser, was wir brauchen, zum Mund zu führen. Ja? Aber es geht eigentlich um das Wasser. Die Gesetze sind das Glas. Und das ist ein sehr schönes Bild. Und wenn wir jetzt bei der Alkoholfrage bleiben, du hast das schön gesagt, okay, ich nehme euch jetzt einfach als Prototypen. Du trinkst keinen Alkohol, weil du dir die Auswirkungen angeschaut hast. Du trinkst keinen Alkohol, weil Gott es gesagt hat. Beides ist gut, aber hier gibt es einen gewissen spirituellen, eine spirituelle Möglichkeit, um das eigentliche Ziel unseres Daseins, nämlich unseren Schöpfer kennenzulernen, eine Beziehung zu unserem Gott herzustellen, zu schaffen. Und zwar, wenn du mit deiner Haltung, ich trinke keinen Alkohol, weil Gott es gesagt hast, standhaft bleibst, obwohl deine nicht-muslimische Peer Group, in der du hier in Hamburg lebst, ja, obwohl die immer jeden Freitagabend zum Trinken gehen und dich auch einladen und so weiter, also du hast da einen gesellschaftlichen Druck, der dich eigentlich da in diese Richtung bewegt, trink doch mal Alkohol. Aber du bleibst standhaft, weil du eben daran glaubst, dass dieses Gesetz von Gott ist und dass Gott mit dir zufrieden sein wird, wenn du es nicht tust. Das ist diese spirituelle Dimension, die da die Religion eröffnet. Und das ist auch die Erfahrung des Gläubigen, dass wenn immer wir nur um Gottes Willen, nicht um unsere Eltern, unsere Nachbarn, unsere religiöse Glaubensgemeinschaft, um irgendjemand anderen zufriedenzustellen, etwas tun, sondern es wirklich nur alleine für Gott tun, dann ist das etwas, wie wir unsere Beziehung zu Gott aufleben lassen können. Und das ist auch das, was ja jeder Gläubige aus seinem Erfahrungsschatz, ja, ich würde jetzt hier fast schon von Empirie sprechen, auch wenn es noch nicht ordentlich untersucht wurde vielleicht. Aber es ist eine, zumindest eine persönliche, eine individuelle Empirie, was auch dann den Glauben stärkt, dass wenn man um Gottes Willen etwas Gutes tut oder etwas Schlechtes sein lässt, obwohl dazu ein Opfer nötig ist, ja, ein Opfer des eigenen Egos, des eigenen Ansehens, was auch immer, dann ist das echte Spiritualität und das bringt uns Gott näher und unser Herz wird dann auch, es wird erleuchteter. Es werden neue Erkenntnisstufen freigeschaltet und so weiter und so fort. Also das, worum es eigentlich in der Religion geht. Und wie gesagt, das Gesetz ist nur das Glas, um das Wasser zum Mund zu führen. Ich würde, wenn Sie erlauben, ja, das ist ein sehr, sehr spannender Diskurs und das ist genau der Grund, weshalb wir auch diesen veranstalten, dass wir hier unterschiedliche Ansichten auch zusammenführen, ja. Und das ist ein Grund, weshalb wir auch diese Ausstellung hier machen. Aber die Zeit, die schwindet voran und es soll auch nur ein erster Impuls sein. Wir werden aber noch gleich weitermachen, da können Sie auch gleich Ihre Frage stellen. Es ist folgendermaßen, das war jetzt der Diskurs von Agora Hamburg mit Nathan und ich bedanke Nathan für dieses kurzfristige auch zur Verfügung stehen und ich finde es war vielleicht wollen wir als gute Gastgeber Nathan genau. Noch ein Schlusswort gönnen. Richtig. Auf jeden Fall. Ich wollte es mal übergeben und ich wollte noch mal kurz sagen, also wir sind jetzt schon überschritten, aber das letzte Wort Nathan noch mal an dich. Ja, auch also noch mal danke für die Einladung auf jeden Fall. Ich hoffe, also ich fand es sehr schön. Ich hoffe, es war auch für euch ergiebig. Nur als ja, ganz kurz, also mein letzter Senf dazu, obwohl ich es unfair finde, das letzte Wort zu haben, aber irgendjemand hat immer das letzte Wort. Meine Gegenfrage wäre dann sozusagen, diese Empirie beschränkt sich nicht auf alle Religionen und brauchen wir dann nicht eine Art von Spiritualität, die über die einzelnen Religionen hinausgeht, als neue Form, die in unsere moderne Gesellschaft passt? Sehr interessanter Gedanke, den müssen wir irgendwann weiter diskutieren. Vielen herzlichen Dank nochmal. Ich mich viel. Und auch vielen herzlichen Dank an die Zuschauer. Wir machen auch gleich. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.